Die Ministerin für Gesundheit und Bevölkerung der Republik Kongo, die die DVRK besucht, widmete Genossin Kim Jong-un ein Geschenk. Am 27. März übermittelte die Leiterin der Regierungsdelegation der Republik Kongo, Ministerin für Gesundheit und Bevölkerung Jacqueline Lydia Mikolo, dem Vorsitzenden des Präsidiums der obersten Volksversammlung der DVRK Kim Jong-nam, das Geschenk für Genossin Kim Jong-un.